Die wirtschaftliche Weltherrschaft von Erich Ludendorff. Ignaz von Loyola wusste es und seine zahlreichen jüdischen Genossen sagten es ihm, dass zum Krieg führen Geld gehört. Die Erlangung einer starken wirtschaftlichen Machtstellung war daher von Anfang an ein klares Ziel des Jesuitenordens. Ja, es wuchs sich dieses Ziel rasch zu dem Streben aus, die Wirtschaft der ganzen Welt zu beherrschen und die Arbeitskraft der Menschen sich dienstbar zu machen. Das lag tief in dem jüdischen Ursprung des Ordens begründet. Jehova hat dem auserwählten Volke der Juden nicht nur alle Völker der Erde zu fressen gegeben, sondern auch deren Güter übereignet, siehe Moses 5. Die Ausraubung der Völker ist für das jüdische Volk also Gottes Gebot, das mit allen und jeden Mitteln zu erfüllen seine Pflicht ist. Aller errafter Besitz bleibt Eigentum des einzelnen Juden unter Oberhoheitsrechten des gesamten jüdischen Volkes. Der Jesuitengeneral, der Christus quasi Präsens, ist gegenwärtiger Gott. Er will anderes. Er will, dass alle Güter der Erde ihm, dem Gott, allein gehören und alle Völker für ihn arbeiten. Er will alle erraften Reichtümer, alle Wirtschaftsmittel und die Arbeitskraft aller Menschen für deren schrankenlose Beherrschung und hierfür zum Heile ihrer Seelen verwerten. Darum hat er den Jesuiten die Aufgabe erteilt, ihm allen Besitz, alle Reichtümer der Erde herbeizuschaffen und ihm die restlose Herrschaft über die Wirtschaft, deren Mittel und die Arbeitskraft aller Völker sicherzustellen. Der Jesuitengeneral will die Wirtschaft aller Völker leiten und sie planmäßig gestalten und über die Arbeitskraft aller Menschen verfügen. Das Wirtschaftssystem, das der Jesuitengeneral die Leichname Loyolas schaffen lässt, trägt wie alles, was aus dem schwarzen Zwinger kommt, Leichenstarre in sich. Werte und Macht schafft es dem Jesuitengeneral, aber die Menschen, die unter dieses System gestellt werden, werden seelisch gemordet. Es wirkt also wie die Morallehre und die Dressur des Ordens, es tötet die Seele, der Mensch wird Maschine. In Paraguay konnte er das erste Mal sein System verwirklichen. Wir werden es mit Grauen kennenlernen. Eine Zeit lang kann es bestehen, dann muss es in sich selbst zugrunde gehen. Die Wirtschaft braucht Leben und Streben. Von Anbeginn an waren dem Jesuiten selbstverständlich alle Wege der Ausraubung der Völker heilig. Sie sind Gottes Befehle, weil sie dem Ordensziel dienen. Der Jesuit rafft nicht für sich, nichts wird sein Eigentum. Mag ihm im Einzelfalle für ganz bestimmte Zwecke ein großes Einkommen zugesprochen werden, so gehört doch alles tatsächlich dem General. Er verfügt über alles für die Ordensziele. Der Jesuit arbeitet und rafft gewissenlos ohne jede sittliche Hemmung für den Orden. Der Jude und der künstliche Jude, der Bruder Freimaurer, arbeiten ebenso gewissenlos und hemmungslos für sich selbst. Im Jesuiten werden alle Triebe und Begierden nach Reichtum abgetötet, im Juden und künstlichen Juden dagegen aufgepeitscht. Die jesuitischen Finanzmagnaten sind gewinntüchtiger als viele jüdischen, eben weil sie nicht von Habgier nach persönlichem Besitz gepeitscht sind. Wenn nun zwar der Jesuit besitzlos bleibt, so ist er nicht etwa zur Askese im Sinne der Mönche verurteilt. Er lebt durchaus nicht ärmlich, nein, er lebt gut und lässt sich wirklich nichts abgehen. Zitat: Warum sollen denn nur die Bösen die guten Dinge in dieser Welt genießen? Zitat Ende. So hört es Graf Hohnsbruch aus dem Munde seines Oberen, als er ihm seine Beobachtung über die merkwürdige Armut der Jesuiten mitteilte. So viel nun auch der einzelne Jesuit an Reichtum für den Orden zusammenrafft, so darf er doch nicht wissen, wie unerhört reich sein Bettelorden ist. Zitat: In jeder Provinz soll der Provinziale genau den Wert der Einkünfte kennen, aber was die Schatzkammer zu Rom enthält, soll ein tiefes Geheimnis sein. Zitat Ende. So setzt es in der Monita Secreta, das heißt in den geheimen Anweisungen der eingeweihten Jesuiten, die nur für eingeweihte Obere bestimmt sind. Trotz der unerschütterlichen Beweise der Echtheit dieser Schrift wird sie nach berühmtem jüdischem Muster von Jesuiten natürlich eine Schmähschrift genannt. Abgesehen von den unantastbaren Beweisen zeigen die Monita Secreta ihre Echtheit auch klar dadurch, dass sie voll übereinstimmen mit dem Sinn der Satzungen des Ordens und dem Handeln der Patres von seiner Gründung ab bis auf den heutigen Tag. Die Monita Secreta, die nur Eingeweihten des Ordens bekannt gegeben wurden, geben die genaue Anweisung des Ableugnens im Falle des Bekanntwerdens mit den Worten, Zitat, »Wenn es geschehen sollte, Gott möge es verhindern, so soll man behaupten, es seien dies nicht die Gedanken der Gesellschaft, und es soll dies von denjenigen der Unsrigen bestätigt werden, von denen gewiss man weiß, dass ihnen diese Instruktionen unbekannt sind. Und es soll das gewichtige Ansehen einiger Väter herbeigezogen werden, von denen feststeht, dass ihnen eben diese Vorschriften unbekannt sind, welche auch eidlich erhärten können, dass die Gesellschaft in Bezug auf die Vorwürfe, die man ihr macht, verleumdet wurde. Zitat Ende. Man sieht, es herrschen ganz die gleichen Methoden des Ableugnens wie bei Juden und Freimaurern und der Missbrauch des guten Glaubens der Uneingeweihten. Der Jesuitengeneral verfügt über eine geordnete Finanz- und Wirtschaftsverwaltung. Nicht mehr die Schatzkammer zu Rom, sondern die Gewölbe der größten Banken der Welt bergen heute seinen Reichtum. Zur Seite des Jesuitengenerals steht als Finanz- und Wirtschaftsminister des Bettelordens der Generalprokurator. Er verfügt über eine Schar in allen Zweigen der Wirtschaft und im Bankwesen sorgfältig ausgebildeter Patres. Er leitet mit diesen, und da diese sich aus vielen seiner ihm im Geheimen gehörenden Weltwirtschaftsunternehmungen selbst mehr zurückhalten müssen, durch vom Orden dauernd überspitzelte Vertrauens- und Strohmänner die größten Wirtschafts- und Finanzunternehmungen der Welt, die Staatsgrenzen nicht mehr kennen. Er leitet und beaufsichtigt durch den Generalprokurator die Prokuratoren, die das Finanz- und Wirtschaftswesen in den einzelnen Ordensprovinzen verwalten, die damit auch Wirtschaftsprovinzen des jesuitischen Weltreiches sind. Diese Prokuratoren unterstehen dem Provinzialen und haben ebenfalls zu Fachleuten ausgebildete Patres und vom Orden überspitzelte Vertrauens- und Strohmänner dauernd zur Verfügung. Ganz wie im Mittelalter der Jude seine Schätze im Ghetto vor der Welt verbarg und außerhalb desselben als Bettler und mitleiderregend auftrat, während er gleichzeitig die Goyim nach Jehovas angenehmen Gebot unablässig und unbarmherzig schröpfte, so tritt auch der Jesuit nach Weise eines Bettelmönches bewusst ärmlich, unterstützungsbedürftig und unterwürfig auf. Er heimst die Güter der ihm in Frömmigkeit vertrauenden, ahnungslosen, überlisteten Menschen geschäftig und nicht minder unbarmherzig ein. Der Orden wurde Meister in dem unerhörten Missbrauch, den die römische Kirche von Anbeginn bis zur Stunde mit den von ihr selbst entfachten Höllenängsten zum Zwecke der Bereicherung und der Vollendung ihrer Herrschaft treibt.